Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Jamsaesang hielt die südkoreanische Organisation Komitee für Klärung der Tatsache der Katastrophe von Ryongsan am 26. Juni vor dem Gebäude der obersten Polizeibehörde in Seoul eine Pressekonferenz ab und forderte die Klärung des wahren Sachverhalts beim Mord an den zu evakuierenden Einwohnern von Ryongsan durch die faschistische Polizei 2009 sowie die Entschuldigung und Bestrafung der Verantwortlichen.